Das sind die aktuellen Themen für Nienburg und den Landkreis. Altersgerechtes Wohnen für Wilhelm-Rösler-Straße, Flüchtlingsfazit in Hoya und Alarmierung der Feuerwehr Nienburg. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Für Sie im Studio ist Philipp Moritz. Guten Morgen. 286 Flüchtlinge sind derzeit in der Samtgemeinde Grafschaft Hoya untergebracht. Dezentral in 53 von der Samtgemeinde angemieteten Wohnungen. Das teilte Samtgemeindebürgermeister Detlef Meyer mit. Unter den Flüchtlingen befinden sich 136 Erwachsene, allesamt im arbeitsfähigen Alter, sagte er auf Nachfrage während der jüngsten Sitzung des Samtgemeinderates. Die Zuweisung neuer Flüchtlinge bewege sich allerdings derzeit auf einem sehr niedrigen Niveau, so Meyer. Am Dienstag hat der Nienburger Ausschuss für Stadtentwicklung dem Antrag des städtischen Wohnungsunternehmens GBN auf Aufstellung eines Bebauungsplans an der Wilhelm-Rösler-Straße im Nienburger Stadtteil Nordertor entsprochen. Hier soll ein Gebäude mit einer Pflegewohngemeinschaft entstehen. Die Einrichtung soll von der Diakonie Sozialstation geleitet werden. GBN-Geschäftsführer Klaus Vollmer erläutert das Projekt. Wir haben ja das große Grundstück in der Pferdener Landstraße und Wilhelm-Rösler-Straße, wo ehemals die GAKWA-Objekte draufstanden. Und wir haben uns da seit einiger Zeit Gedanken drüber gemacht, wie wir das zukunftssicher entwickeln können, das Grundstück. Und sind gemeinsam mit der Diakonie, die bei uns im Haus ja auch Mieter ist, zu dem Entschluss gekommen, dass wir für Senioren dort Wohnformen anbieten wollen. Zum einen denken wir über eine Tagespflege nach, aber auch über sogenannte Pflegewohngemeinschaften und auch seniorengerechte Wohnungen. Die Feuerwehr Nienburg wurde kürzlich in die Wilhelmstraße in Nienburg alarmiert. Grund war die benötigte Hilfe zum Öffnen einer Tür. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich das Rettungsdienstpersonal schon einen Zugang zur Wohnung geschaffen. Weiteres Eingreifen war nicht mehr erforderlich. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.